Kapitel 09. Die günstigste Variante der Überraschungseffekt muss so überwältigend sein, dass er dem Gegner die materielle Möglichkeit nimmt, seine Verteidigung zu organisieren. Anders gesagt, der Kriegsbeginn muss den Charakter eines ohrenbetäubenden, alles niederwalzenden Schlages tragen. Brigadekommandeur G.S. ist Eyason, Neue Formen des Kampfes, Moskau 1940, 1. In Friedenszeiten darf die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte eines Staates 1% der Gesamtbevölkerung nicht übersteigen. Mit der Annäherung an diese kritische Grenze oder gar deren Überschreitung beginnt die Wirtschaft zu stottern, das Wachstumstempo sinkt, der Staat verarmt, verliert an Kraft und wird sich am Ende aus seiner führenden Rolle in der Welt verdrängt sehen. Vor Beginn des Ersten Weltkrieges betrug die Bevölkerungszahl des Russischen Reiches 180 Millionen. Die zahlenmäßige Stärke der Streitkräfte in Friedenszeiten war 1,423,000 Mann. Es war weltweit die größte Streitmacht, die ein Staat im Frieden unterhielt. Man muss der Regierung indessen zugestehen, dass sie die mit einer weiteren Vergrößerung der Streitkräfte verbundene Gefahr erkannt. Die Armee entzog der Wirtschaft nicht nur 1,5 Millionen gesunder und starker Arbeitskräfte, sondern sie machte obendrein, und das ist das Entscheidende, aus Arbeitskräften Verbraucher. Ein Soldat muss ernährt und gekleidet werden, er muss seinen Sold bekommen und medizinisch betreut werden, man muss ihm Unterhaltung und Ablenkung bieten, für ihn müssen Kasernen gebaut, und er muss vor allem bewaffnet werden. Für 1000 Soldaten sind jeweils Tausende von Waffenschmieden, Wissen 110 Schaftlehrern, Konstrukteuren, Technikern, Hütten- und Metallarbeitern, Bergarbeitern, Arbeitskräften im Verkehrs- und Fernmeldewesen, Ackerbauern und Viehzüchtern vonnöten. Für ein Millionenheer von Soldaten arbeiten viele Millionen Menschen außerhalb dieses Heeres. Sie alle werden dem aufbauenden Arbeitsprozess entzogen und arbeiten für die Zerstörung. Aber auch sie alle müssen ernährt und gekleidet werden, auch sie brauchen Verkehrsmittel und Wohnungen, ihnen müssen Gehälter, Löhne und Renten gezahlt werden. Halten wir uns demnach ein Millionenheer von Soldaten, dann würden wir der Gesellschaft zugleich viele Millionen Esser auf, die für die Erfordernisse des Krieges arbeiten. Zweiter, die günstigste Variante für den Kriegseintritt ist die Eröffnung der Kampfhandlungen mit einem plötzlichen Vernichtungsschlag. Um einen solchen Schlag gegen einen starken Gegner zu führen, reicht die Kampfkraft eines Friedensheeres nicht aus, selbst wenn dessen zahlenmäßige Stärke fast 1,5 Millionen Mannschaften und Offiziere umfasst. Ein Überraschungsschlag mag möglich sein, aber kein Vernichtungsschlag. Wird vor dem Krieg die Mobilmachung ausgerufen und die Stärke der Streitkräfte erhöht, schreckt dies den Gegner auf. Der Angriffsschlag mag mächtig ausfallen, doch das Moment der Überraschung ist jedenfalls verloren. Wird aber in Friedenszeiten permanent ein Heer von 4 bis 5 Millionen Soldaten unterhalten, dann wird der Staat ruiniert, und er besiegt sich selbst. Vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges zerbrachen sich die Generale in allen Heeren den Kopf darüber, wie dies unter einen Hut zu bringen sei, über ein großes Heer zu verfügen, dabei den Staat nicht zu ruinieren und den Gegner nicht zu verschrecken. Letzten Endes wusste niemand, wie dies miteinander zu vereinbaren sei. Und der Kriegseintritt der großen europäischen Staaten vollzog sich nach einem ziemlich einheitlichen Schema, 111. Die Regierung rief die Mobilmachung aus und erklärte, dass sich das Land im Kriegszustand befinde. Zweiter, das Heer in Friedensstärke entfaltete sich an den Grenzen und sicherte dort durch seine Anwesenheit die Mobilmachung im Lande. Bisweilen erfolgte die Deckung der Mobilmachung durch Angriffsoperationen mit begrenzter Zielsetzung oder Kavallerieattacken in den nahen rückwärtigen Raum des Gegners. Dritter, nach der Bekanntgabe der allgemeinen Mobilmachung schwollen die Armeen an, ihre zahlenmäßige Stärke stieg um ein Mehrfaches, und 2 bis 3 Wochen später traten die Hauptkräfte der inzwischen vollständig mobilisierten Armeen zu den ersten Schlachten in Grenznähe an. Genauso hatte für die russischen Streitkräfte der Erste Weltkrieg begonnen. 3 Wochen nach Ausrufung der allgemeinen Mobilmachung hatten sie eine Stärke von 5,338,000 Soldaten und Offizieren erreicht. Doch das Überraschungsmoment war verloren. Im Laufe des Krieges hatte man weitere Millionen unter die Fahnen gerufen, und die zahlenmäßige Stärke des Heeres war ständig gestiegen. In Deutschland, Österreich, Ungarn, Großbritannien und Frankreich unterschied sich der Ablauf der Mobilmachung in Detailfragen, aber im Prinzip war es keinem Land gelungen, dem Feind einen überraschenden Vernichtungsschlag zu versetzen. Die Mobilmachung hatte die wertvollen ersten Wochen in der Anfangsphase des Krieges in Anspruch genommen und damit zugleich den Überraschungseffekt verhindert. Dritter, versetzen wir uns jetzt in die hallenden Flure des Stabes der Roten Arbeiter- und Bauernarmee irgendwann im Jahr 1925. Vor den Strategen steht der Auftrag, einen neuen Weltkrieg mit dem Ziel vorzubereiten, die, wie es Genosse Franse ausdrückte, Aufgaben der Weltrevolution zum Abschluss zu bringen. Die Aufgabe, mit der sich die Strategen konfrontiert sahen, war nicht leicht, Unter Berücksichtigung der Fehler sämtlicher Armeen in der Anfangsphase des Ersten Weltkrieges waren die vorbereitenden Maßnahmen 112 Mann für den neuen Krieg so zu planen, dass dabei weder der Staat ruiniert noch der Gegner aufgeschreckt, aber dennoch eine Streitmacht aufgestellt wurde, deren Erstschlag sowohl überraschend als auch vernichtend ausfallen würde. Also wurde ein prinzipiell neuer Plan für den Kriegseintritt ausgearbeitet, der im Wesentlichen Folgendes vorsah: Erster, der Prozess der Mobilmachung wird in zwei Etappen unterteilt, die heimliche und die offene Mobilmachung. Zweiter, die erste, heimliche Etappe erstreckt sich bis zum Kriegsbeginn. In dieser Zeit müssen der Staatsapparat, die Straforgane, die Industrie, die Kommunikationssysteme von Regierung, Staatsapparat und Militär sowie das Verkehrswesen auf Kriegsbedingungen umgestellt, die Streitkräfte auf eine zahlenmäßige Stärke von 5.000 Mann angehoben werden. Dritter, aus Tarnungsgründen wird für diese erste heimliche Etappe der Mobilmachung ein Zeitraum von 2 Jahren vorgesehen, außerdem ist diese heimliche Mobilmachung durch lokale Konflikte zu tarnen, so dass der Eindruck entsteht, diese seien der eigentliche und einzige Grund für die Umstellung des Landes auf Kriegsbedingungen. Vierter, die Etappe der heimlichen Mobilmachung wird durch einen überraschend geführten Vernichtungsschlag gegen den Feind abgeschlossen, der mit dem Beginn der zweiten, offenen Etappe der Mobilmachung zusammenfällt. In deren Verlauf innerhalb weniger Tage die Einberufung von weiteren 6.000 Mann in die Rote Armee erfolgt, und zwar als Ersatz für Verluste sowie zur Auffüllung neuer Divisionen, Korps und Armeen, die nach Maßgabe der erreichten Einsatzbereitschaft in den Kampf zu führen sind. Danach werden im Laufe des Krieges weitere 9 Millionen Mann in die Rote Armee eingezogen. Fünfter, die Sicherung der Mobilmachung für die zweite, dritte und weitere strategische Staffeln erfolgt nicht durch passives Abwarten an den Grenzen, sondern durch Vernichtungsschläge der ersten strategischen Staffel und den energischen Vorstoß in das Territorium des Gegners. 113 Vierter. In diesem Schema ist alles einfach und klar. Mit einer Ausnahme. Wie sollte die heimliche Mobilmachung 2 Jahre vor Kriegsbeginn eingeleitet werden, wenn man den Zeitpunkt des kommenden Kriegsausbruches nicht kennt? Die sowjetischen Strategen fanden auch auf diese Frage eine Antwort: Man darf sich nicht vom Gang der Ereignisse lenken lassen, man darf nicht abwarten, bis der Krieg spontan zu einem uns unbekannten Zeitpunkt ausbricht, man muss ihn vielmehr planen und den Augenblick seines Ausbruchs bestimmen. Wenn wir wissen, wann der Krieg beginnt, unser Gegner aber nicht, dann brauchen wir die Mobilmachung nicht in der Anfangsphase des Krieges durchzuführen, sondern tun das zuvor. Heimlich. Dann können wir ein Höchstmaß an Mobilmachungsmaßnahmen in einer Weise in die Vorkriegsperiode verlagern, dass nach Ausbruch der Kampfhandlungen die Mobilmachung nicht erst beginnt, sondern bereits abgeschlossen wird. Die Hauptschmiede der Kommandeurskader in der Roten Armee war die Franse Militärakademie. Es ist nicht uninteressant, sich die Ansichten des Mannes ins Gedächtnis zu rufen, dessen Namen sie trägt: Ich bin der Auffassung, dass der Angriff stets schon dadurch auf die Psychologie des Gegners einwirkt, dass sich in ihm der stärkere Wille offenbart. Diejenige Seite, die die Initiative ergriffen hat, die über das Überraschungsmoment verfügt, untergräbt oft genug den Willen des Gegners und schafft gerade dadurch für sich selbst die günstigere Ausgangssituation. Der Angriff selbst stärkt die angreifende Seite und verschafft ihr bessere Chancen für einen Erfolg. M.W. Franse, Ausgewählte Werke, BD 2, S 47 bis 49, dies ist nur eine Auswahl, aufs Geratewohl herausgegriffen aus nur 3 Seiten einer Fülle von Arbeiten. Wer will, kann körbeweise ähnliche Äußerungen zusammentragen, und nicht nur bei Franse, sondern auch bei Lenin, Trotzki, Stalin, Sinojew, Kamenew, Bucharin, Voroschilow, Schaposchnikow, UAM 114, und wenn auch in diesen Büchern von Verteidigung gesprochen wird, so ist es doch eine Verteidigung sehr eigener Art durch plötzliche vernichtende Angriffe auf Territorium des Gegners, um damit sich selbst und die Sache der Weltrevolution zu verteidigen.